Der massenhafte Einsatz und Verbrauch von Energie war die wesentliche Voraussetzung für die industrielle Revolution Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Immer noch basiert unsere Zivilisation auf dem Verbrennen fossiler Rohstoffe. Aber wir wissen, dass die Vorräte relativ bald zur Neige gehen. Das hindert uns jedoch nicht, jeden Abend unsere Häuser und Straßen zu illuminieren, neue Generationen elektrischer Geräte zu erfinden, Auto zu fahren, unsere Wohnungen im Winter zu heizen. Kaum einer von uns hat eine Vorstellung, welche Mengen täglich, stündlich in den Kraftwerken verbrannt werden. Unsere Vorfahren begriffen weitaus besser als wir, wie mühsam und teuer es war, Wärme und Licht im Haus zu haben. Denn sie mussten zu diesem Zweck selbst ein Feuer entfachen. Anders als für uns war es für sie der Mittelpunkt des privaten und gesellschaftlichen Lebens. Wie einschneidend die Veränderungen des täglichen Lebens waren, die mit einem neuen Gebrauch von Energie einhergingen, zeigt Johannes Kaiser in unserem heutigen Schwerpunktbeitrag. Das Feuer hinter der Steckdose. Zur Kulturgeschichte der Energie heißt der Titel. Ohne Feuer gibt es kein Leben. Oder anders formuliert, ohne die uns unvorstellbaren, Milliarden Grad heißen Kernverschmelzungsprozesse im Inneren der Sonne gäbe es keine Strahlungsenergie, kein Licht. Ohne die Lichtwellen hätte sich auf der Erde kein Leben entwickelt. Weder wir noch irgendein anderes lebendiges Wesen könnten existieren, denn wir alle, Pflanzen, Tiere, Menschen, sind auf die Sonne, jenen glühenden Gasball am Firmament, angewiesen. Ihre Strahlen erzeugen über die Photosynthese Sauerstoff und Stärke, schaffen die Grundvoraussetzungen jeglichen Lebens. Die Energie der auf der Erde auftreffenden Sonnenstrahlen beträgt rund 175 Milliarden Megawatt. Das entspricht der Leistung von rund 175 Millionen Kernkraftwerken. Wir hängen, so der Biologe und Physiker Ulrich Warnke von der Universität des Saarlandes, von der Sonne und ihrem Licht vollkommen ab. Das Licht ist der wichtigste Evolutionsfaktor für alles Leben auf der Erde. Und über das Licht ist einfach zu wenig bekannt. Es kommt auf unsere Haut als elektromagnetische Schwingung. Es dringt in unsere Hautgewebe ein, bis zu einer hohen Tiefe. Allerdings nicht alle Frequenzen, sondern nur ganz bestimmte Frequenzen. Die Haut sieht rot, das Gewebe der Haut sieht rot. Das heißt, nur die roten Strahlen dringen ein. Aber rote Strahlen bringen sehr viel Energie mit. Quantenenergie, Photonenenergie. Und mit dieser Photonenenergie ist eine Menge zu machen, weil sie groß genug ist. Sie schafft noch Elektronen anzuregen. Also das heißt, wir können mit dieser Energie was anstellen. Frage ist nur, wo wird es absorbiert und kann es biomedizinisch helfen? Und da haben wir nun gefunden, ja, das ist der Fall. Es wird an ganz wichtigen Stellen absorbiert, nämlich in den Kraftwerken unserer Zellen, die sowieso Energie herstellen. Und man kann mit einem Satz sagen, Lichtenergie wird dort umgewandelt zu Zellenergie. Und Zellenergie ist die Voraussetzung für die Lebendigkeit überhaupt, für die Funktion aller Zellen, aller Gewebe, aller Organe, aller Körper, aller Organismen. Und in dem Augenblick, wo wir zu wenig Zellenergie haben, haben wir auch Krankheit. Das ist direkt miteinander korreliert, sodass ich mit Hilfe dieser Photonenenergie, die ja nun Zellenergie aufbaut, es doch wirklich schaffe, gegen Krankheit gegen anzugehen. Also ist ein Therapieverfahren. Jeder, der schon einmal krank war, weiß, wie angenehm gerade dann die Sonne auf der Haut ist, wie man sich nach einem Sonnenbad erheblich gesünder fühlt, und man ist es tatsächlich auch. Allerdings zeigt sich hier wieder das Janos-Gesicht des Feuers. So wie Licht durch Anregung der Zellaktivität Heilungsprozesse des Körpers anregen kann, wirkt es in großer Dosis verhängnisvoll, weil es Radikale, also aggressive chemische Verbindungen in der Zelle bildet, die diese zerstören. Jeder Sonnenbrand lehrt uns, mit dem Sonnenfeuer vorsichtig umzugehen. Doch die Faszination der Sonne und des Feuers ist nicht nur genetisch bedingt, nicht nur eine einfache körperliche Reaktion. Unsere Entwicklungsgeschichte hat uns ebenso geprägt. Immerhin hockten unsere Vorfahren rund 400.000 Jahre vor der offenen Flamme, bevor das Feuer gebändigt wurde, in Öfen, Heizungskellern, Kraftwerken verschwand. Es fällt uns zentralversorgten Menschen schwer, uns vorzustellen, welche unendliche tagtägliche Erleichterung die Entdeckung des Feuermachens mit sich brachte. Das Feuer wurde transportabel und stand jederzeit zur Verfügung, schützte zuverlässig vor wilden Tieren und Kälte, erlaubte völlig neue Speisen. Statt alles roh verschlingen zu müssen, konnte man seine Nahrung kochen, garen, grillen, mit Hitze konservieren. Was roh, unbekömmlich, sogar giftig war, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, wurde in der Hitze der Glut genießbar und köstlich. Reis, Kartoffeln, Brot sind ohne Feuer undenkbar. Seine Flammen dehnten den Tag in die Nacht aus, brachten Licht in die Höhlen, nahmen den nachtblinden Menschen die Angst vor dem Dunkeln. Man versammelte sich um das Feuer, erzählte Geschichten, sang, debattierte, plante. Mit der Holzkohle entdeckte man das erste Schreib- und Malgerät, wie die Höhlenzeichnungen beweisen. Schriftzeichen entstanden. Wie stark das Feuer uns geprägt hat, verrät nicht zuletzt unsere Sprache. Positives wird mit Wärme gleichgesetzt, Negatives mit Kälte. Jemand ist kaltblütig oder warmherzig. Wir zeigen anderen die kalte Schulter oder brennen vor Leidenschaft. Es läuft uns siedend heiß den Rücken runter oder hat uns kalt erwischt. Wir empfinden jemanden als lauwarm oder eiskalt, begrüßen uns mit kühler Freundlichkeit, ernten eisige Schweigen oder hitzige Zustimmung. Unsere Sucht nach Wärme hat noch eine andere, natürliche Erklärung. Ist es zu kalt oder zu warm, müssen unsere Zellen Energie in Wärme umsetzen, um unseren Körper auf rund 37 Grad zu halten. Jeder Temperaturausgleich kostet uns Kraft. Da wir miserabel isoliert sind, müssen wir uns umständlich und aufwendig vor allzu großem Wärmeverlust schützen. Kleidung ist die zweite Haut. Höhlen, Zelt und Hauswände bilden die dritte Schutzschicht. Die Leichtigkeit, mit der wir Wärme und Energie verlieren, steht in direktem Verhältnis zu unserem Energiebedarf. Anders formuliert, wir verbrauchen enorme Mengen an Energie, um uns eine behagliche Atmosphäre zu schaffen. Die wiederum ist abhängig von Kultur und Ort. Eskimos empfinden selbst Minusgrade noch als angenehm und Briten fühlen sich bei 15 Grad pudelwohl. Wir bevorzugen mindestens 20 Grad. Da fangen Tropenbewohner an zu frieren. Nicht jeder Mensch braucht dasselbe Quantum an Wärme. Es scheint erhebliche individuelle wie kulturelle Unterschiede zu geben. Nur in einem sind wir uns alle gleich. Friert uns, suchen wir Wärme. Und die bietet zuallererst ein Feuer. Doch ein Feuer braucht Nahrung. Bis vor 200 Jahren gab es da keine große Auswahl. Zwar brannten auch getrockneter Fiedung, Torf, Schilf, Stroh und Laub. Doch beständige Wärme und eine richtige Flamme bot eigentlich nur ein Material, das Holz. Bis zur Entdeckung und Nutzung der Kohle im letzten Jahrhundert war Holz zumindest in den kühlen Regionen des Nordens, insbesondere in Europa, das Brennmaterial überhaupt. Dabei kam es immer wieder zu Perioden großer Holznot. So gab es zum Beispiel im 18. Jahrhundert in Europa nur noch halb so viel Wald wie heute. Der Holzmangel machte erfinderisch. Solange direkt vor der Haustür genügend Wald nachwuchs, der den häuslichen Feuerbrand ohne Unterbrechung nährte, jagte man die meiste Energie im wahrsten Sinne des Wortes zum Schornstein hinaus. Die offenen Feuerstellen fraßen Unmengen an Holz, mühsam gefällt, herangeschleppt, gesägt, gespalten, gestapelt. Je weiter weg der Holzeinschlag, je kostspieliger und aufwendiger der Transport, desto intensiver die Suche nach Möglichkeiten, den Appetit des Feuers zu mäßigen. Der Ofen, also die geschlossene Feuerstelle, im frühen Mittelalter erfunden, war die erste Energiesparmaschine. Von nun an mühten sich ganze Generationen von Erfindern, den Wirkungsgrad des Ofens noch weiter zu verbessern, seine Wärmeausbeute zu vergrößern, seine Wärmespeicherung zu verlängern. Mit dem Ofen spaltete sich das Feuer in Heizung und Kochstelle, denn bislang war über der offenen Flamme im Kamin gekocht worden. Gemauerte Öfen mit Herdplatte ließen die Küche zum zweiten warmen Zentrum jedes Haushalts werden, in dem nicht nur geputzt, geschabt, gekocht, auch eingemacht, eingelegt, gebacken, Vorrat geschaffen, gesponnen und Handarbeit erledigt wurde. Sowohl der Herd in der Küche als auch der Wohnzimmerofen waren Statussymbole von hohem Rang, die nicht nur gut brennen, sondern auch gut aussehen sollten. Das gilt in ganz starkem Maße für den Wohnzimmerofen in der guten Stube, in der man Gäste empfing, Hof hielt. Man zeigte mit dem Ofen, was man darstellte oder darstellen wollte. Kunstvoll verzierte Kacheln, Zinnen, Ecken, Gitter machten die Heizstelle zu einem repräsentativen Wohnmöbel. Das häusliche Feuer schmiedete zudem die Familie zusammen. Man traf sich allabendlich am Kamin, plauderte über den Tag und seine Erlebnisse, klärte Familienstreitigkeiten, fädelte Geschäfte ein oder heckte Staatsverträge aus. Leicht ließ sich kontrollieren, wie jedes Familienmitglied seinen Tag verbracht, ob es die ihm obliegenden Verpflichtungen und Aufgaben ordentlich erfüllt hatte, sich korrekt verhielt. Das Gesinde, die Bediensteten, bekamen ihre Aufträge für den nächsten Tag. Das Feuer stärkte und bestätigte die Autoritätsstruktur der bürgerlichen Familie und deren Hierarchie. Jeder kannte seinen Platz in der häuslichen Gemeinschaft. Das änderte sich langsam mit dem Aufkommen dezentraler Licht- und Wärmequellen. Als sich die Öfen vermehrten, sich in die einzelnen Zimmer der Wohnung verteilten, jeder seine eigene Heizung bekam, büßte der Familienverband allmählich seine alte Funktion ein. Man traf sich nicht mehr automatisch allabendlich vor dem Ofen, sondern auf Aufforderung und bewusst. Wer keine Lust hatte, konnte sich in sein Zimmer zurückziehen, ohne erfrieren zu müssen. Der Sozialverband Familie löste sich langsam auf. Der Zugriff des Oberhaupts auf Sippe und Gesinde lockerte sich, seine Herrschaft war nicht mehr allumfassend. Zudem gab die Dezentralisierung der Heizung dem Einzelnen die Chance, sich selbst zu entdecken. Das Für-sich-Selbst-Sein, die Einsamkeit und Ruhe des eigenen Zimmers erlaubte es, eigene Bedürfnisse zu entwickeln. Es wird kein Zufall sein, dass die Entdeckung des bürgerlichen Individuums und die Forderung nach freier, ungehemmter Entwicklung der Persönlichkeit in das 19. Jahrhundert fällt. Das eigene Zimmer und die eigene Wärmequelle boten dafür zumindest eine materielle Grundlage, auch wenn sie sicherlich nicht ausschlaggebend für diese Ideen waren. Den Rückzug in eine eigene Privatsphäre begünstigten dabei zwei Entwicklungen. Neue, billigere Brennstoffe und kleinere Sparöfen ermöglichten zumindest dem Bürgertum das Installieren zusätzlicher Heizstellen. Solange nur Holz als Brennmaterial zur Verfügung stand, war das ein zu teurer Luxus. Erst als die Kohle als billiger und energiereicher Massenartikel aufkam, konnte sich der Ofen in der ganzen Wohnung, im ganzen Haus ausbreiten. Doch der Mensch braucht nicht nur Wärme allein, will er allein sein. Er will im Hellen sein. Die Dunkelheit schreckt, auch wenn sie noch so warm ist. Der Rückzug in die Privatsphäre setzt folglich auch eine dezentrale Lichtquelle voraus. Die aber war früher ebenso selten wie die dezentrale Heizung. Obwohl sich Wärme und Licht schon frühzeitig in der Menschheitsgeschichte voneinander trennten, die Bürger versammelten sich denn auch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein allabendlich in der Wohnstube nicht nur, weil hier der Ofen, sondern auch, weil auf dem Tisch die kostbare Kerze stand. Sie bot Licht zur Handarbeit, zum Schreiben, Lesen, Spielen, Wolle spinnen. Licht kostete viel, also ging man mit ihm sparsam um. Das galt aber nicht nur für den Privatbereich, sondern auch im Beruf. Man nutzte möglichst das Tageslicht, setzte Kerzen nur wenige Stunden ein. Das änderte sich, wie Wolfgang Schiefelbusch in seiner Geschichte der künstlichen Helligkeit des 19. Jahrhunderts schreibt, radikal mit der aufkommenden Industrialisierung. Solange die zu beleuchtende Arbeit an den individuellen Handwerker gebunden war und lediglich die Morgen- und Abendstunden im Winter solcher Hilfsbeleuchtung bedurften, reichte der Lichtschein der traditionellen Kerzen und Öllampen aus. Das änderte sich jedoch mit dem Aufkommen der industriellen Produktionsweise, die den Arbeitsvorgang vom Einzelarbeiter löste und zu einem ineinandergreifenden Gesamtprozess machte. Für die neuen Fabrikhallen, die für diese Produktionsweise gebaut wurden, waren andere Lichtquellen erforderlich. Nicht nur größere Raumeinheiten mussten nun beleuchtet werden, auch die Dauer der künstlichen Beleuchtung nahm zu. Konsequenter als irgendwo sonst wurde in der Fabrik die Nacht zum Tage gemacht. Es vergingen noch einige Jahrzehnte und ein halbes Dutzend erheblich verbesserter Lichtquellen, bis man schließlich durch Zufall auf den vorerst idealen Industrieleuchtstoff stieß, das Gas. Es war ein Abfallprodukt einer anderen entscheidenden Entdeckung, der Energiequelle Kohle. Die wiederum verdankte ihren Siegeszug der Erfindung der Dampfmaschine. Zwar kannte man Kohle bereits im Mittelalter, nur galt sie als schmutzig, stinkend, mühsam zu fördern und teuer. Erst die zunehmende Industrialisierung benötigte ihren enormen Brennwert, ihre langdauernde Wirksamkeit. Die allerorten als Kraftmaschine eingesetzte Dampfmaschine ließ sich zwar auch mit Holz betreiben, doch fraß sie solche Mengen, dass ein größerer Einsatz wie in Fabriken kaum in Frage kam. So wurde die Kohle und die auf ihr aufbauende Industrie, wozu letztlich auch die Eisenbahn gehörte, zum Motor der industriellen Revolution. Allerdings dauerte es eine Weile, bis das Gaslicht die Fabrikhallen verließ, in denen plötzlich die Nacht zum Tage wurde, sodass rund um die Uhr geschuftet werden konnte und auch wurde. Die Idee, auch die dunklen Straßen der Städte zu beleuchten, lag da nicht mehr allzu fern. Das Gaslicht schuf neue Bedingungen. Öffentliche Beleuchtung wurde bezahlbar. Geschäfte, Cafés, Restaurants konnten auch nach Anbruch der Dunkelheit geöffnet bleiben. Man machte die Nacht tatsächlich zum Tage. Zum Symbol der neuen Zeit wurden die hellen Boulevards von Paris über die Mitte des 19. Jahrhunderts Reiseführer wie Paris au Gas oder Paris bei Sonnenlicht und Lampenschein verzückt schwärmten. Überall glitzernde Geschäfte, prunkvolle Auslagen, goldüberladene Cafés und eine permanente Illumination. In dem Licht, das die Geschäfte ausstrahlen, kann man, während man flaniert, Zeitung lesen. Die Gaskronen funkeln und die schwebenden Lampen glühen. Und dazwischen die roten Laternen der Tabaksläden, die blauen Glaskugeln der Chemisten. Die transparenten Affischen erzählen in großen, feurigen Buchstaben von den Wundern der Pariser Nacht. Und die Menschenmenge wogt auf und nieder. Die strahlenden Boulevards brachten Paris den Beinamen Ville Lumière, Lichterstadt, ein. Ein doppeldeutiger Begriff, denn er ging einher mit der Aufklärung, die ebenfalls Licht ins Dunkel, diesmal der traditionellen Wissenschaften, brachte. Künstliche Beleuchtung wurde auch zum Symbol des Triumphes der Natur- und Technikwissenschaften über Aberglauben und Gottgegebenheit. Der Siegeszug des Gases war auch einer des rationalen Natur- und Technikwissenschaftlichen Denkens. Man brauchte ganze Techniksysteme, um es zu produzieren und zu verteilen, seine Gefährlichkeit in den Griff zu bekommen. Seine technischen Nachteile, zu hohe Wärmeentwicklung, gasbeleuchtete Opernhäuser glichen damals Saunen, Giftigkeit und Explosionsgefahr führten schließlich zum elektrischen Licht. Statt offener Flamme glühender Faden. Der Widerschein des dahintersteckenden Feuers wird, so Werner Müller, immer kleiner. Wenn wir heute irgendwo eine Glühlampe sehen, machen wir uns ja überhaupt gar keine Gedanken darüber, dass letztlich irgendwo dafür etwas verbrannt wird, genauso wie von mir aus vor ein paar hunderttausend Jahren. Dort, wo etwas verbrannt wird, das nennt man ein Kraftwerk, wird aus dem ganz konventionellen Verbrennungsprozess Feuer, elektrischer Strom hergestellt, der nun noch weit einfacher über die Lande transportiert werden kann als Erdgas und nun wirklich beliebig dezentral in Licht gewandelt werden kann. Das Problem dabei ist, dass der Verbrennungsprozess als solcher aus dem Bewusstsein gestrichen wird. Damit nähern wir uns dem Grundproblem unserer derzeitigen Energienutzung. Wir können das Feuer, das aus der Steckdose kommt, nicht mehr sehen, spüren, riechen. Der Verbrennungsprozess, der uns hunderttausende Jahre lang gezeigt hat, wie viel wir verbrauchen, ist sinnlich nicht mehr wahrnehmbar. Das gilt insbesondere für jene Energienutzung, die uns so selbstverständlich geworden ist, wie sie unseren Vorfahren fantastisch war, die Umwandlung des Feuers in Kraft. Mit der Entdeckung der Dampfmaschine war der Mensch nicht mehr auf seine eigenen Muskeln oder die der Tiere angewiesen, um etwas zu bewegen, sondern konnte sich plötzlich einer Maschine bedienen, die seine eigene Kraft um das 100-, 1000-, 10000-fache vergrößerte. Kaum war die Dampfmaschine entwickelt, das ist eine stationäre Anlage, die Kraft erzeugt, da hat man schon überlegt, noch schöner wäre es, wenn ich diese Anlage in sich noch mobil kriege. Das heißt, eine Dampfmaschine, die sich selber wegfährt, sodass also Kraft durch Feuer plötzlich auf Schienen durch die Gegend läuft. Sie merken es, ich bin bei der Eisenbahn. In dem Moment beispielsweise können Sie Güter beliebig übers Land verteilen. Das heißt, es lohnt sich nun, an einer zentralen Stelle ein Gut massenhaft zu erzeugen und es dann mittels dieser transportablen Kraftmaschine Eisenbahn beliebig in die Lande zu fahren oder auch über See zu fahren, sodass auch dieses ein Aspekt dafür ist, dass beispielsweise die Kontinente zusammenwachsen, dass sich Industriezentren nicht nur innerhalb eines Landes, sondern zwischen Ländern, zwischen Kontinenten verbinden lassen. Man hat dann erfunden, dass man vielleicht auch eine völlig neuartige Krafterzeugung aus Feuer herstellen könnte. Denken Sie beispielsweise an den Diesel- und Ottomotor und damit die Entwicklung des Automobils, eine Geschichte von nur 100 Jahren. Oder denken Sie an den Übergang vom Segelflugzeug auf ein motorbetriebenes Flugzeug bis hin zu den großen, mit Düsenantrieb versehenen Maschinen, die nun ihrerseits wieder etwas völlig Neues in Bewegung setzten, den Tourismus. Also insofern sind wir seit 200 Jahren in immer kürzerer Zeit immer pfiffiger geworden, wie wir Kraft aus Feuer gewinnen und haben damit in der Tat ein über viele hunderttausend Jahre eingeübtes Denken, nämlich das Feuer ist ein täglich zu beschaffendes, schwierig zu beschaffendes Element und bringt uns Licht und Wärme, das haben wir revolutioniert. Die Umsetzung von Energie in Kraft erlaubte die billige Massenfertigung zahlreicher Konsumartikel, die bis dahin als Luxus galten. Der Haushalt änderte sich vollkommen. Waschmaschine, Kühlschrank, Staubsauger, die ganze Batterie elektrischer Helfer befreite die Frauen von körperlich schwerer Hausarbeit, gab ihnen die Chance, einen Beruf zu ergreifen, selbstständig Geld zu verdienen, die klassische Rolleneinteilung in Frage zu stellen. So wie Kohle und Licht Voraussetzung bürgerlicher Persönlichkeitsentfaltung waren, schuf das Feuer aus der Steckdose die materielle Möglichkeit der modernen Emanzipation. Werner Müller glaubt sogar, dass erst die Dampfmaschine echte Demokratie ermöglichte, weil sie die Arbeitskraft von Sklaven und Leibeigenen entbehrlich machte. Wenn Sie sowas nehmen wie eine Pyramide, dann ist ganz klar, eine Pyramide kann nicht ohne Kraft gebaut werden. Da müssen also unendlich viele Menschen auf einmal gearbeitet haben. Und das geht eigentlich nur, wenn Sie die in völliger Abhängigkeit regelrecht halten. Das heißt also, das ganze Altertum, alle Leistungen des Altertums, die auf massenhafter Kraftanwendung beruhen, beruhen auch darauf, dass Menschen wie Tiere gehalten worden sind. Erst in dem Moment, wo Sie eigentlich den Menschen als reine Kraftmaschine nicht mehr brauchen, weil er da ersetzbar geworden ist, erst in dem oder ab dem Moment hat sich die Gesellschaft, sagen wir mal in Anführungsstrichen, den Luxus auch zunehmend demokratischer Gesellschaftsformen erlaubt, weil man keine Sklaven mehr brauchte. Man kann darüber streiten, ob Demokratie nur im Wohlstand gedeihen kann und Konsum für alle bedeutet. Unzweifelhaft aber ist, dass unser Wohlstand auf der Umwandlung von Energie in Kraft beruht. Wir verbrauchen dabei weit mehr Energie, als die Natur uns sozusagen zugesteht, denn die nachwachsenden Rohstoffe wie Schilf oder Holz, regenerative Energien wie Wasser, Wind und Erdwärme, reichen noch nicht aus, unseren Energiebedarf abzudecken. So verbrennen wir jedes Jahr die in 500.000 Jahren Erdgeschichte gesammelte Energie. Aber ganz davon abgesehen, welche katastrophalen Folgen unser hemmungsloser Raubbau an den fossilen Energieträgern für die Atmosphäre und das Erdklima haben könnte, ist bei der rasanten Geschwindigkeit, mit der wir sie verfeuern, abzusehen, wann sie erschöpft sind. Wie Max Hillerbrand, der sich im Siemens-Konzern um die gesellschaftlichen Probleme der Energiepolitik kümmert, vorrechnet. Für Erdöl ist die Reichweite etwa 40 Jahre und für Erdgas etwa 65 Jahre. Und für Kohle etwa 225 Jahre. Wenn man die Entwicklung der Menschheit ansieht, wir haben heute 5,6 Milliarden Menschen auf der Erde. Und man kann davon ausgehen, dass sich in den nächsten 50 Jahren auf 8 bis 10 Milliarden, andere Prognosen gehen sogar bis zu 16 Milliarden Menschen, bei einem Pro-Kopf-Energieverbrauch, der im Weltdurchschnitt 2 Tonnen Steinkohleeinheiten pro Kopf und Jahr ist, würde das bedeuten, dass wir in absehbarer Zeit einen Energieverbrauch haben, der doppelt so hoch ist wie heute. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass sich die Reichweiten der einzelnen Energieträger entsprechend verkürzen. Und das gilt insbesondere für Erdöl und Erdgas. Das heißt, wir werden auf Dauer eigentlich in einen Energieengpass hineinlaufen. Ob das in plus minus 5 oder 10 Jahre, kann man sicher nicht sagen. Dennoch weigern wir uns, das Offensichtliche zu begreifen. Für Werner Müller ist unser Fehlverhalten eindeutig ein Ergebnis der Anonymität der Energiegewinnung. Wir haben unseren alltäglichen Bezug zum Feuer verloren. Alles, was auf der Erde an Energie verbraucht wird, ist im Wesentlichen, oder genau gesagt zu etwa 91%, ein Verbrennungsprozess, wie wir ihn seit 500.000 Jahren auf der Erde haben. Und wenn wir bedenken, wie viel Brennstoffe wir heute verfeuern, vielleicht gar noch unterstellen, dass die Weltbevölkerung wächst und diese Weltbevölkerung irgendwann einmal unsere heutige Lebensweise hätte, also beispielsweise ein Auto auf 2 Personen, dann ist schnell vorhersagbar, dass die Brennstoffe, die die Erde über die Jahrhunderte Millionen angesammelt hat, tatsächlich ganz zügig zu Ende gehen. Und dann stehen wir vor dem Problem, dass wir alle gerne unser Fernsehen hätten, dass wir gerne unser Radio, Rasierapparat, Auto, also alles Feuer nutzen hätten, Licht, Kraft und Wärme, und wir haben nichts mehr zu verfeuern. Das ist die Falle, in die uns diese Wohlstandsentwicklung gelockt hat. Deswegen ist es so bedauerlich, dass wir im Grunde den Verbrennungsprozess nicht mehr in der Wohnung haben. Das ist das Kernproblem. Es wird irgendwo verbrannt, wo es keiner sieht. In einem Kraftwerk oder irgendwo unter der Motorhaube. Alles ganz klassische Verbrennungen und der Brennstoff ist weg. Dann haben wir eine fundamentale Aufgabe, die ist ungefähr so wie die von der Quadratur des Kreises. Alle Menschen auf der Erde wollen sich die Nutzen des Feuers erhalten, Licht, Kraft und Wärme, ohne etwas zu verfeuern. Das ist die historische Aufgabe, vor der die Menschheit in toto steht. Das war die Studiozeit für heute. Mit Beiträgen von Helfried Brandl, Johannes Kaiser, Dieter Mersch und Barbara Weber. Am